Lektion 14. Zu Hause in der Welt. Schritt A. Übung 3. B. 1. Küche. Küche. 2. Mus. Maus. 3. Hus. Haus. 4. Durch. Tuch. 5. Mut. Mut. 6. Müsli. Kleine Maus. 7. Müsli. Müsli.